Dies ist die vierte Lehreinheit zu unserem Thema die Gemeinde, die weltweite Gemeinde und die Ortsgemeinde. Wir haben bereits damit begonnen, die wichtigsten in Epheser 4,11 aufgeführten Dienste innerhalb des Leibes Christi zu untersuchen. Dort werden Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer genannt. Ich schlug eine Unterteilung dieser wichtigsten Dienste in zwei verschiedene Kategorien vor, in mobile Dienste und ortsgebundene Dienste. Die mobilen Dienste beschränken sich nicht auf einen bestimmten Ort, sondern stehen im ganzen Leib Christi, der wahren Gemeinde, so wie es der Heilige Geist leitet, in jedem Bereich und zu jeder Zeit zur Verfügung. Der ortsgebundene Dienst ist der des Pastors, auf den wir später zu sprechen kommen werden. In unserer vorigen Lehreinheit untersuchten wir den ersten der mobilen Dienste, nämlich den des Apostels. Nun gehen wir weiter zum Dienst des Propheten. Der allgemeine Dienst des Propheten zieht sich durch die ganze Schrift. Ich glaube, die erste Person, die in der Bibel als Prophet bezeichnet wurde, war Abraham. Der Herr sagte zu einem heidnischen König, bitte ihn, für dich zu beten, denn er ist ein Prophet und deine Frauen werden geheilt werden. Natürlich gab es auch schon vor Abraham Propheten, denn wir lesen ja im Judasbrief, der, wie es heißt, siebente von Adam an, hätte geweissagt. Das heißt, dass in der siebten Generation nach Adam ein Prophet war. In Apostelgeschichte 3 sagt Petrus, Gott habe seit Anbeginn der Welt seine heiligen Propheten gehabt. Der Dienst des Propheten zieht sich also durch alle Phasen des Plans Gottes mit seinem Volk auf Erden, während der Dienst des Apostels erst im Neuen Testament auftaucht. Überlegen wir kurz, was mit Prophet eigentlich gemeint ist. Das Wort Prophet geht auf das griechische Wort Prophetes zurück. Prophetes bedeutet wörtlich, einer, der etwas vorbringt oder verkündet. Ein Prophet verkündet etwas im Namen Gottes unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Deshalb könnte man einen Propheten eigentlich als Sprachrohr Gottes bezeichnen. Viele Menschen meinen, bei Prophetie ginge es immer um die Voraussage der Zukunft, doch das stimmt nicht. Jeder Ausspruch im Namen Gottes und unter der Inspiration des Heiligen Geistes ist Prophetie. Deshalb gibt es natürlich auch Prophetie, die sich auf die Vergangenheit bezieht. In den Anfangskapiteln des ersten Buchs Mose beschreibt Mose Ereignisse aus der fernen Vergangenheit, die man vom natürlichen, menschlichen Verstand her nicht wissen kann, sondern nur mit Hilfe göttlicher Offenbarung. Somit spricht Mose in diesem Zusammenhang als Prophet über die Vergangenheit. Mit anderen Worten, jeder inspirierte, vom Geist Gottes eingegebene und im Namen Gottes vorgebrachte Ausspruch ist prophetisch. Der Dienst des Propheten zieht sich deshalb durch alle Phasen des Heilsplans und ist außerordentlich wichtig und ungemein interessant. Bevor wir zu den Propheten des Neuen Testaments kommen, möchte ich euch kurz vor Augen führen, wie die Bibel den prophetischen Dienst ganz allgemein darstellt. Beginnen wir mit einem der großen Propheten des Alten Testaments, Elia. In 1. Könige 17,1 erscheint Elia in der Geschichte Israels urplötzlich auf der Bildfläche. Sein Hintergrund ist nicht bekannt. Er taucht mit einem Schlag auf, sehr dramatisch und sehr vollmächtig. Es heißt hier, und Elia der Tischbiter aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, der damals König von Israel war und von seiner Frau Isabel zu Götzendienst und gottlosem Handeln verführt worden war, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben, es sei denn auf mein Wort. Für mich war das immer schon ein atemberaubender Vers. Was für ein Mut, was für eine Kühnheit von Elia, vor den König zu treten und ihm im Endeffekt zu sagen, ab jetzt stehen der Regen und der Tau unter meiner Kontrolle, Ahab, und ich werde entscheiden, ob es regnet oder ob Tau fällt. Die Kühnheit und der Glaube, die darin stecken, sind wirklich atemberaubend. Die Worte, mit denen sich Elia Ahab vorstellt, spiegeln meines Erachtens den Grundgedanken eines Propheten oder des prophetischen Dienstes wider. so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Vor dem ich stehe, das ist der Schlüsselsatz. Ein Prophet ist jemand, der vor Gott steht. Eine andere, häufig verwendete Formulierung lautet, im Rat des Herrn stehen. Der Prophet steht aufmerksam vor Gott und wartet darauf, seine Botschaft zu hören und ist bereit, hinauszugehen und sie zu verkünden, sobald er sie hört. Das ist die wesentliche Anforderung an einen wahren biblischen Propheten. Er ist jemand, der vor Gott steht. Wenn er eine Botschaft empfängt, gibt er sie mit uneingeschränkter Autorität weiter. Es ist nicht seine Botschaft, es ist Gottes Botschaft. Die Verantwortung für ihre Konsequenzen und ihre Wirkung liegt bei Gott und nicht beim Propheten. In 1. Könige 18 lesen wir von einer weiteren Begebenheit aus dem Dienst des Elia. Zu diesem Zeitpunkt hatte es ungefähr 3,5 Jahre lang nicht geregnet. Elias Aussage, er würde nun Regen und Tau kontrollieren, hatte sich bewahrheitet. Nach 3,5 Jahren bekam Elia einen neuen Auftrag vom Herrn. Es heißt in Vers 1, und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im 3. Jahr der Dürre. Geh hin, zeige dich Ahab. Ich will Regen geben auf den Erdboden. Diese Worte fesseln mich, weil ich darin sehe, dass sich ein Prophet nicht von seiner Botschaft trennen lässt. Es ist nicht einfach nur eine Botschaft, sondern es ist ein Mann mit einer Botschaft. Gott sagte, zeige dich Ahab und ich werde Regen auf die Erde schicken. In gewisser Hinsicht war Elia selbst die Botschaft. Für mich ist das außerordentlich wichtig. Ich las einmal in einem Buch das Zitat, Gott gebraucht Menschen, keine Methoden. So oft sitzen wir zusammen und planen bestimmte Methoden. Ich möchte es so sagen, Gottes Methoden nützen nichts, wenn er nicht die Menschen hat, die sie befolgen können. Man kann sich nicht vorstellen, dass irgendjemand anderer hätte Elias Platz einnehmen können. Elia war unverwechselbar. Er versinnbildlichte Charaktereigenschaften Gottes. Seine Kühnheit, seine Kompromisslosigkeit und seine Weigerung, Ahab als König zu respektieren. Er beugte sich nicht vor ihm. Er hatte eine Botschaft, die Botschaft war von Gott und er sollte sie aussprechen. Das ist der Geist, der wahre Propheten auszeichnet. Wenn man sich heutzutage, was ich im Laufe der Jahre oft getan habe, mit Predigern darüber unterhält, wie man eine Botschaft verkündet und bestimmte Dinge handhabt, so zeigt sich, dass sie sich oft als erstes fragen, was werden die Leute dazu sagen? Wie werden sie darauf reagieren? Was werden sie tun? Doch wie ich den biblischen Propheten verstehe, war es ihm völlig gleichgültig, was die Menschen sagten oder wie sie reagierten. Es ging ihm nicht in erster Linie um Menschen. Er hatte etwas von Gott gehört und musste das, was er gehört hatte, weitergeben, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzulassen. Im Alten wie im Neuen Testament gibt es viele selbsternannte Propheten, die keine wahren, sondern falsche Propheten waren. Eines der interessanten und wichtigen Leitthemen im Buch Jeremia sind die falschen Propheten zur Zeit Jeremias. Im Vergleich zu den wahren Propheten waren sie bei weitem in der Überzahl, wie auch zur Zeit Ahabs. Ich möchte einen Auszug aus Jeremia 23 lesen, der den Kontrast zwischen wahren und falschen Propheten herausstellt. Beim Lesen wird euch auffallen, dass sich die Formulierung im Rat des Herrn stehen wiederholt. Das entspricht dem, was Elia meinte, als er sagte, ich stehe vor dem Herrn. Nun also Jeremia 23, 15 bis 32. Darum, so spricht der Herr der Heerscharen über die Propheten, also die falschen Propheten. Siehe, ich will sie mit Wermut speisen und sie mit giftigem Wasser tränken, denn von den Propheten Jerusalems ist Ruchlosigkeit ausgegangen über das ganze Land. Hier erkennen wir, welchen Einfluss der prophetische Dienst hat. Wenn er rein ist, bringt er Reinheit, Reinigung und Heilung. Doch wenn er unrein und ruchlos ist, bringt er Unreinheit und Ruchlosigkeit über ein ganzes Land. Wenn wir uns das heutige Amerika ansehen, müssen wir sagen, dass Ruchlosigkeit über das ganze Land gekommen ist und in letzter Konsequenz stecken falsche Propheten dahinter. Also Menschen, die Gott und Gottes Maßstäbe falsch repräsentieren und vorgeben, ihre Autorität hätte einen anderen Ursprung als Gott. Die Folge ist Ruch und Gottlosigkeit im ganzen Land. Das ist der eigentliche Ursprung der Gottlosigkeit in diesem Land, wenn wir uns die Situation vor dem Hintergrund der Bibel betrachten. Lesen wir weiter ab Vers 16. So spricht der Herr der Heerscharen: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen, sie täuschen euch. Das Gesicht ihres Herzens reden sie, nichts aber aus dem Mund des Herrn. Sie sagen stets zu denen, die mich verworfen haben: Der Herr hat geredet, ihr werdet Frieden haben. Und zu jedem, der in der Verstocktheit seines Herzens lebt, sagen sie: Kein Unglück wird über euch kommen. Diese Art von Prophetie hören wir heute in Amerika an allen Ecken und Enden. Man schließt Kompromisse mit dem Bösen und meint, Gott werde Sünde und Unrecht nachsichtig behandeln und tolerieren. Das ist falsche Prophetie. Achtet darauf, was Gott in Vers 18 sagt. Denn wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat auf sein Wort gelauscht und gehört? Es ist der wahre Prophet, der im Rat des Herrn steht und dessen Wort sieht, hört und darauf lauscht. Siehe, ein Sturmwind des Herrn, sein Grimm ist hervorgebrochen, ein wirbelnder Sturmwind. Auf den Kopf der Gottlosen wirbelt er herab. Nicht wendet sich der Zorn des Herrn, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr das voll verstehen. Diese Passage spricht auch die Zeit an, in der wir leben, die Endzeit. Dann kommt Gott wieder auf die falschen Propheten zu sprechen, und er sagt in Vers 21: Ich habe die Propheten nicht gesandt, und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet, und doch haben sie geweissagt. Es reicht nicht aus, es gut zu meinen. Es ist sogar ausgesprochen gefährlich, es gut zu meinen, wenn man nichts von Gott bekommen hat. Zitat: Hätten sie aber in meinem Rat gestanden, dann würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und es abbringen von seinem bösen Weg und von der Bosheit seiner Taten. Wiederum ist es das Kennzeichen eines wahren Propheten, im Rat des Herrn zu stehen. Hätten diese Propheten im Rat des Herrn gestanden, hätten sie sein Wort gehört und sein Volk dazu gebracht, sein Wort zu hören, hätte es Buße und Umkehr zu Gott gegeben. Deshalb sind die Propheten in gewisser Hinsicht für den Gesamtzustand einer Nation verantwortlich. Weiter heißt es im Text: Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sähe ihn nicht, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen: Mir träumte, mir träumte. Nun, das sind die Menschen mit übergeistlichen Offenbarungen. Sie haben Träume und Visionen. Sie sind interessante Menschen, zu denen man sich hingezogen fühlt. Ich muss leider sagen, dass mir in den vergangenen Jahren ziemlich viele solcher Leute begegnet sind, die Träume und Offenbarungen und Visionen haben, die anderen Leuten in den Ohren kitzeln, aber keine echte Botschaft von Wahrheit und Buße enthalten. Weiter im Text: Wie lange noch? Haben die Propheten etwa im Sinn, sie, die Lüge weissagen und Propheten des Truges ihres Herzens sind? Beabsichtigen sie etwa, meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen durch ihre Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meinen Namen über dem Baal vergaßen? Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Das ist die Aufforderung an den Propheten, er soll das Wort Gottes in Wahrheit aussprechen. Was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam, spricht der Herr? Das Stroh ist der falsche, das Korn der wahre Prophet. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die einer vom anderen meine Worte stehlen. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigene Zunge nehmen und sprechen Ausspruch des Herrn. Also, so spricht der Herr. Siehe, ich will an die Lügenträume weissagen, spricht der Herr, und die sie erzählen und mein Volk irreführen mit ihren Lügen und mit ihrer Flunkerei. Ich aber, ich habe sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen. Sie nützen diesem Volk gar nichts, spricht der Herr. Wenn man die Gesamtaussage der eben gelesenen Passagen und weitere Stellen im Buch Jeremia und anderen alttestamentlichen Propheten betrachtet, stellt man fest, dass den Propheten einer Nation weit mehr Verantwortung für den Zustand ihrer Nation übertragen wird, als die meisten von uns erkennen. Der wahre Prophet, der im Rat des Herrn steht und das Wort Gottes hört und ausspricht, wird Menschen zu Gott führen. Doch wo dieser Prophet fehlt, wird die Nation von falschen Propheten verblendet und in die Irre geführt, von Leuten, die vorgeben, eine Botschaft von Gott zu haben, von Leuten, die vorgeben, Gott zu repräsentieren, es aber in Wirklichkeit nicht tun, sondern stattdessen trügerische Dinge aus ihrem eigenen Herzen aussprechen. Gehen wir nun kurz zu Amos 3,7, wo wir eine weitere generelle Aussage über den prophetischen Dienst finden. Denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Das scheint ein göttliches Prinzip zu sein. Bei allem, was Gott unter den Menschen tut, hat er jene, die in seinem Rat stehen und Anteil an seinen Geheimnissen haben. Und seine Geheimnisse offenbart er seinen Knechten, den Propheten. Auch hier finden wir wieder den Grundgedanken, dass ein Prophet jemand ist, der die Geheimnisse Gottes hört, der in seinem Rat steht und der die Motive und Beweggründe und Ziele für das Handeln Gottes kennt. Mit anderen Worten zeugt dies von einer ganz speziellen persönlichen Beziehung zum Herrn. Gehen wir zurück zu einer Passage im Buch Jeremia. Dort lässt Jeremia erkennen, was es seiner eigenen Erfahrung nach bedeutet, ein Sprachrohr Gottes zu sein, das heißt, sich Gott als Prophet zur Verfügung zu stellen. Jeremia spricht von seinen persönlichen Erfahrungen in Jeremia 15, 15 bis 19. Herr, du weißt es ja. Denk an mich und nimm dich meiner an und räche mich an meinen Verfolgern. Raffe mich nicht weg nach deiner Langmut. Erkenne, dass ich um deinetwillen Schmach trage. Es gab nur sehr wenige Propheten, die nicht um des Herrn willen Schmach trugen oder verfolgt wurden. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Heerscharen. Eine weitere Eigenschaft des Propheten besteht demnach darin, dass er die Botschaft Gottes verinnerlicht, ja, verdaut haben muss. Als Gott Hesekiel als Propheten aussandte, gab er ihm eine Schriftrolle mit Klage und Trauer und Weh und sagte zu ihm, iss, was ich dir gegeben habe. Als Hesekiel die Rolle gegessen hatte, konnte er die Botschaft überbringen. Mit anderen Worten, die Botschaft, die der Prophet verkündet, muss sich in seinem eigenen Geist festsetzen und Teil von ihm werden, bevor er sie anderen weitergeben kann. In diesem Dienst kann man nicht einfach nur so daherreden. Der Prophet muss seine Botschaft erst empfangen, verdauen und sich mit ihr identifizieren, bevor er sie verkünden kann. Ihr werdet feststellen, dass das bei fast allen großen Propheten des Alten Testaments so war. In gewisser Hinsicht mussten sie die Botschaft, die sie verkünden sollten, erst verdauen und verinnerlichen. Mit anderen Worten, der Mensch und seine Botschaft wurden eins. Wie ich schon über Elia sagte, er war die Botschaft. Gott sagte, geh hin, zeige dich, Ahab. Er identifiziert sich mit dem Herrn und seinem Wort. Wer nicht vom Wort des Herrn lebt und es nicht isst, ist auch nicht qualifiziert, seine Botschaft hinauszutragen. Heutzutage haben manche Leute den Eindruck, Prophetie sei eine urplötzliche, überraschende Offenbarung, die ohne Zusammenhang mit der Bibel einfach so vom Himmel herabfällt. Das ist absolut falsch. Bei den Propheten des Alten Testaments wird anhand ihres Sprachgebrauchs, ihrer Zitate und durch alles andere, anhand dessen man sich ein Urteil bilden kann, deutlich, dass sie die Offenbarung des Wortes Gottes, wie es zu ihrer Zeit vorlag, aufs Genaueste kannten. Wer sich nicht für das Wort interessiert, wer sich nicht mit dem Wort identifiziert, wer nicht vom Wort Gottes lebt und sich daran nährt, kommt für den prophetischen Dienst nicht in Frage. Lesen wir weiter, Jeremia 15,17. Nie saß ich im Kreis der Scherzenden und war fröhlich. Wegen deiner Hand saß ich allein, weil du mich mit deinem Grimm erfüllt hast. Wer für Gott Stellung bezieht, steht manchmal allein da. Darüber besteht kein Zweifel. Der Herr rettete mich während meiner Zeit in der britischen Armee. Ich musste danach noch 4,5 Jahre in der Armee bleiben. Eine der schwierigsten Prüfungen in dieser Zeit war es, allein zu sein, weil ich mich mit den Dingen, die die anderen Soldaten sagten und taten, einfach nicht mehr identifizieren konnte. Am schwierigsten ist es, in der Wüste allein zu sein, denn dort gibt es keinerlei Alternativen. Man kann einerseits nirgendwo hingehen und sich andererseits nicht mit seinem Umfeld identifizieren. Ich erinnere mich an keine schwierigere Prüfung als diese, nämlich zum Alleinsein gezwungen zu sein. Nicht, weil ich die anderen nicht mochte, nicht, weil ich etwas gegen sie hatte. Aufgrund dessen, was ich von Gott erkannt und er mir gezeigt hatte, konnte ich mich einfach nicht mehr mit ihrer Sprache, ihren Vergnügungen, ja, ihrem ganzen Lebensstil identifizieren. Ich war viele Abende allein, weil Gott seine Hand auf mich gelegt hatte. Wer nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen, kann diese Prüfung auch nicht bestehen. Wir lassen nun Vers 18 aus und gehen gleich zu Vers 19, denn hier finden wir den springenden Punkt des prophetischen Dienstes. Darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, will ich dich umkehren lassen, dass du vor mir stehst. Hier wieder dieses entscheidende Kriterium des prophetischen Dienstes, du sollst vor mir stehen. Und wenn du Edles vorbringst und nicht Gemeines absonderst, sollst du wie mein Mund sein. Der Prophet muss als Person rein und integer sein. Das Edle und das Gemeine darf sich in uns nicht vermischen. Wir müssen beides voneinander trennen. Legt alles ab, was unrein ist und Gott nicht gefällt. Und dann sagt Gott, sollst du wie mein Mund sein. Gott sagt, ich suche nach einem Sprachrohr, doch wer mein Sprachrohr sein möchte, muss diese Bedingungen erfüllen. Dann noch ein wichtiger Satz am Ende von Vers 19. Sie sollen zu dir umkehren, du aber sollst nicht zu ihnen umkehren. Wenn du eine Botschaft oder eine Offenbarung empfängst, kannst du keine Kompromisse mit Menschen eingehen. Du kannst den Maßstab nicht heruntersetzen. Du kannst die Linie, die Gott gezogen hat, nicht überschreiten. Du musst darauf warten, dass die Menschen zu dir zurückkommen. Diese Verse drücken so viel von dem aus, was es bedeutet, sich Gott als prophetisches Sprachrohr zur Verfügung zu stellen. In Jesaja 55,11 lesen wir eine herrliche Verheißung, was geschieht, wenn das Wort Gottes vom Mund Gottes ausgeht. Jesaja 55,11: So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Vor vielen, vielen Jahren wurde mir klar, dass heutzutage viele Menschen diesen Vers falsch deuten. Sie sagen, Gottes Wort wird nicht leer zu ihm zurückkehren. Dann halten sie vor einer toten Gemeinde eine Predigt, der es an Inspiration und Salbung fehlt. Keine Reaktion. Nichts geschieht. Sie zucken mit den Schultern und sagen, Gottes Wort wird nicht leer zu ihm zurückkehren. Doch das ist nicht genau das, was die Bibel sagt. Sie sagt, Gottes Wort aus Gottes Mund wird nicht leer zu ihm zurückkehren. Es hängt davon ab, wer das Sprachrohr ist. Entscheidend ist nicht nur das Wort, sondern auch der Mund, aus dem es kommt. Ich sagte ja bereits, dass Gott in Jeremia 15 die Bedingungen nennt, unter denen man ein Sprachrohr Gottes sein kann. Und hierin liegt eine wichtige Wahrheit verborgen. Wenn mein Wort aus meinem Mund ausgeht, geht etwas mit. Was? Mein Atem. Wenn ich rede, atme ich gleichzeitig aus. Wenn Gottes Wort aus Gottes Mund ausgeht, geht gleichzeitig sein Atem, sein Geist mit. Doch Gottes Wort ohne Gottes Geist bringt kein Leben. Es heißt ja, der Buchstabe tötet, doch der Geist macht lebendig. Als Jeremia sich Gott als Sprachrohr zur Verfügung stellte, sagte Gott, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Es wird nie scheitern. Es wird nie besiegt werden, es wird nie versagen. Mit diesen Hintergrundinformationen über den prophetischen Dienst im Alten Testament wenden wir uns nun dem Neuen Testament zu. Sehen wir uns die Personen an, die im Neuen Testament als Propheten bezeichnet werden. Es sind insgesamt 10. In unserer letzten Lehreinheit fanden wir 28 Personen, die als Apostel bezeichnet werden. 10 Personen werden als Propheten bezeichnet. Im Gegensatz dazu wird nur eine Person als Evangelist bezeichnet. Doch im Leib Christi unserer Zeit werden alle möglichen Leute als Evangelisten bezeichnet, doch kaum jemand als Apostel oder Prophet. Apostelgeschichte 11, 27 bis 30. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Die Schrift macht deutlich, dass sie in der Gemeinde als Propheten anerkannt waren. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Wie er sie anzeigte, sei es durch eine Prophezeiung im engeren Sinne oder durch das Aussprechen einer Offenbarung, die er empfangen hatte, wissen wir nicht. Sie trat auch unter Kaiser Claudius ein. Sie beschlossen aber, also sie schritten zur Tat, sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Die Gemeinde zu Antiochia akzeptierte diese prophetische Offenbarung als Ausgangspunkt für praktisches Handeln. Sie sagten nicht einfach, war das nicht schön, wir haben eine Offenbarung bekommen. Nein, sie handelten dementsprechend. Beachtet, dass es heißt, es wären Propheten gekommen. Und einer von ihnen war Agabus. Ich denke, der Sprachgebrauch lässt den Schluss zu, dass es neben Agabus noch mindestens 2 andere waren. Somit hätten wir insgesamt mindestens 3. Als nächstes Apostelgeschichte 13,1. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer, Barnabas und Simon und Lucius von Kyrene und Manaen und Saulus. Diese 5 Personen waren in ihrer Gemeinde offenbar als Propheten anerkannt. In Apostelgeschichte 15,32 werden noch 2 erwähnt. Und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Beachtet, dass der prophetische Dienst auch den Dienst der Ermunterung bzw. Ermutigung mit einschließt. Beachtet auch, dass Silas hier als Prophet bezeichnet wird. Wir hielten in der vorigen Lehreinheit bereits fest, dass er in 1. Thessalonicher 1 als Apostel bezeichnet wird. Mit anderen Worten ist er ein weiteres Beispiel für jemanden, der vom Dienst des Propheten zum Dienst des Apostels befördert wurde, was noch einmal verdeutlicht, dass es innerhalb des Leibes Christi das Prinzip der Beförderung gibt. In Apostelgeschichte 21,10 wird Agabus noch einmal erwähnt. Da wir ihn bereits gezählt haben, bleibt es bei mindestens 10 Personen, die als Propheten bezeichnet werden. Untersuchen wir nun kurz einige Unterschiede zwischen den 3 Diensten Apostel, Prophet und Lehrer. Ich würde sagen, dass ein Apostel eine ganz spezielle Aufgabe hat. Als der Heilige Geist in Apostelgeschichte 13 Saulus und Barnabas aussonderte, sagte er, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Sie waren zu einem Werk berufen und das Werk war, wie wir in der vorigen Lehreinheit sahen, im Prinzip die Gründung und Ordnung von Gemeinden. Andererseits hat ein Prophet, wie ich es sehe, eine spezielle Botschaft, die er ganz individuell von Gott empfangen hat und zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort verkündet. Deshalb stimme ich modernen Bibelübersetzungen wie der englischen Phillips nicht zu, wenn sie anstelle des Wortes Apostel das Wort Botschafter verwenden. Wenn jemand als Botschafter bezeichnet werden sollte, dann der Prophet. Der Prophet hat die Botschaft, der Apostel hat die Aufgabe. Die Botschaft eines Propheten ist kein Allgemeingut, das jedermann zur Verfügung steht, sondern eine spezielle Botschaft, die er direkt von Gott empfängt und zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort verkündet. Dann haben wir noch den Lehrer. Ich würde sagen, der Lehrer beschäftigt sich mit der allgemeinen Vermittlung der Wahrheit Gottes, aber er hat keine spezielle Botschaft, die nur er persönlich empfängt. Als Lehrer wird ihm keine spezielle, zusätzliche, individuelle Offenbarung zuteil. Ich möchte das anhand einiger Beispiele veranschaulichen. Eines stammt aus dem Alten Testament, eines aus dem Neuen Testament, aus der Zeit vor der Urgemeinde und eines aus der Zeit der Urgemeinde. Schlagen wir kurz Jona 3, 4 auf. Hier ist die Rede davon, dass Jona nach Ninive geht und es heißt: Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit, und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Das heißt, dass Ninive nur mehr genau 40 Tage blieb, bevor Gott sein Gericht bringen würde. Das war eine spezielle Offenbarung, die eine Person, nämlich Jona, zu einer bestimmten Zeit über einen speziellen Ort, nämlich Ninive, bekam. Führen wir uns nun den Unterschied vor Augen. Wäre Jona Evangelist gewesen, wäre er in diese Stadt gegangen und hätte ganz allgemein über Sünde und deren Konsequenzen und Gottes Gericht über Sünde gepredigt. Alles, was er gesagt hätte, wäre wahr gewesen, aber er hätte nicht diese spezielle Offenbarung gehabt, dass das Gericht in 40 Tagen kommen würde. Diese Offenbarung zeichnete ihn als Propheten aus. Wäre er ein Lehrer gewesen, hätte er über verschiedene Gesichtspunkte von Gottes Handeln und Gottes Gericht lehren können, jedoch ohne dem Volk diese spezielle Offenbarung zu verkünden. Die Erfahrung zeigt, dass Menschen weitaus aufmerksamer und viel mehr beeindruckt sind, wenn man ihnen über die allgemeine Auslegung der göttlichen Wahrheit hinaus noch eine konkrete, spezielle Offenbarung weitergibt, die für sie in ihrer konkreten Situation relevant ist. Das ist meines Erachtens die spezielle Durchschlagskraft des prophetischen Dienstes und der prophetischen Botschaft. Lesen wir als nächstes Markus 1, 6 bis 8, wo von Johannes dem Täufer die Rede ist. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden bekleidet, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte: Nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Johannes war mehr als nur ein Prediger. Er hätte über Sünde und deren Konsequenzen predigen, die Menschen zur Buße aufrufen und sie vielleicht sogar auch noch taufen können. Aber er hatte eine spezielle Offenbarung mit einer Zeitangabe. Unmittelbar nach mir kommt einer, der größer ist als ich, und er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Ohne eine spezielle, individuelle Offenbarung, die er direkt von Gott bekam, hätte er das unmöglich wissen können. Das erhob ihn über den Rang eines Predigers oder Lehrers in den Rang eines Propheten. Die Passage über Agabus in Apostelgeschichte 11 haben wir uns bereits angesehen. Er und die anderen Propheten waren in die Gemeinde von Antiochia gekommen und hatten für die nahe Zukunft eine Hungersnot vorausgesagt, die zur Zeit des Kaisers Claudius tatsächlich eintraf. Ohne diese Passage noch einmal zu lesen, halten wir fest, dass Agabus ohne eine spezielle persönliche Offenbarung von Gott nichts von dieser Hungersnot hätte wissen können. In Apostelgeschichte 21, 10 bis 11 lesen wir von einer weiteren, speziellen, übernatürlichen Offenbarung des Agabus. In Apostelgeschichte 21, 10 bis 11 lesen wir von einer weiteren, speziellen, übernatürlichen Offenbarung des Agabus. Sie erging in der Stadt Caesarea und richtete sich an Paulus und seine Weggefährten gegen Ende einer ihrer Reisen. Es heißt: Als wir nun mehrere Tage in Caesarea blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab, und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: Dies sagt der Heilige Geist: Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Wiederum wusste Agabus mehr als ein Prediger oder Lehrer. Er hatte eine konkrete Offenbarung darüber, was Paulus widerfahren sollte, und den konkreten Auftrag von Gott, dem Heiligen Geist, zu Paulus zu gehen und ihm zu sagen, was ihn in Jerusalem erwarten würde. Er überbrachte seine Botschaft auf eine recht dramatische Art und Weise, indem er den Gürtel des Paulus nahm und sich damit Hände und Füße zusammenband. Sehr oft verlangte Gott von den Propheten, ihre Botschaft nicht nur auszusprechen, sondern überdies durch bestimmte Handlungen anschaulich darzustellen und damit zu unterstreichen. An diesem Punkt müssen wir zwischen dem Dienst des Propheten und der Geistesgabe der Prophetie unterscheiden. Wenn nicht, könnte das Verwirrung stiften. Ich möchte zu diesem Zweck zwei verschiedene Aussagen des Neuen Testaments gegenüberstellen. In Epheser 4,11, einem Vers, den wir bereits mehrmals zitierten, heißt es: Und er, Jesus, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Ich denke, diese Formulierung macht deutlich, dass nicht alle den Dienst des Propheten bekamen. Dies bestätigen auch die folgenden Worte aus 1. Korinther 12, 28 bis 29, wo Paulus sagt: Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern. Vers 29, sind etwa alle Apostel? Die Antwort lautet offenbar nein. Sind etwa alle Propheten? Wiederum lautet die Antwort ganz offensichtlich nein. Mit anderen Worten, nicht jeder Christ hat den Dienst des Propheten. Doch die Ausübung der Gabe der Prophetie wäre Paulus zufolge allen Gläubigen möglich. Lesen wir dazu 1. Korinther 14, 31, nur den einen Vers, ohne den Kontext zu beleuchten. Es heißt: Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Deshalb müssen wir unterscheiden zwischen Weissagen oder Prophezeien, also der Ausübung der Geistesgabe, und dem Dienst oder Amt des Propheten, das weit über die bloße Ausübung einer Geistesgabe hinausgeht und den ganzen Menschen umfasst. Wir sagten ja bereits, der Prophet ist seine eigene Botschaft. Ein Dienst, ein Amt ist weit mehr als eine Geistesgabe. Ein Dienst ist ein Lebensstil. Eine Geistesgabe ist nur ein kurzer, zeitlich begrenzter Augenblick einer übernatürlichen Manifestation. Wie ich das Neue Testament verstehe, stellt das Wort Gottes die Gabe der Prophetie allen Gläubigen in Aussicht, die sich danach ausstrecken und sie empfangen. Doch der Dienst des Propheten wird nicht allen Gläubigen verliehen. Das ist der Unterschied zwischen der Geistesgabe und dem Dienst. Dies werden wir in unserer Betrachtung der Geistesgaben noch weiter vertiefen. Ein weiterer wichtiger Aspekt neutestamentlicher Prophetie ist, dass sie in aller Regel auf Gläubige abzielt. Im Alten Testament sandte Gott seine Propheten sehr oft zu Menschen, die nicht gläubig waren. So richteten sich zahlreiche Botschaften, die der Prophet Jeremia bekam, an die nichtjüdischen Nationen rund um Israel, die den Gott Israels nicht anerkannten und auch nicht notwendigerweise Jeremia als Propheten anerkannten. Wir könnten diese Zielgruppe auch als Ungläubige bezeichnen. Doch im Neuen Testament, im Leib Christi, dienen die Gabe der Prophetie und der Dienst des Propheten normalerweise der Gemeinde, also den Gläubigen. Schlagen wir hier zu 1. Korinther 14, 22 auf. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Nun, das hört sich für einige vielleicht verwirrend an, doch Paulus spricht hier von den Sprachen als Zeichen. Nicht der Gebrauch der Sprachenrede zur eigenen Auferbauung, sondern die Sprachen als übernatürliches Zeichen sind für die Ungläubigen gedacht. Das geschah am Pfingsttag. Die Menschen, auf die der Geist fiel, redeten in fremden Sprachen, die sie selbst nicht verstanden. Doch für die umstehenden Gläubigen, die diese Sprachen verstanden, war es ein Zeichen. Das geschieht auch heute hin und wieder noch. Das ist jedoch nicht der normale Gebrauch der Sprachenrede, sondern das sind Sprachen als übernatürliches Zeichen, um Ungläubige zu erreichen. Dabei geschieht Folgendes: Ein Gläubiger spricht durch die Wirkung des Heiligen Geistes in einer Sprache, die er selbst nicht versteht, die aber von einem Ungläubigen, der gerade anwesend ist, verstanden wird. Ich habe das schon erlebt und muss sagen, dass sehr viel Kraft dahinter steckt, da der Ungläubige dabei mit Vollmacht überführt wird. Weiter im Text: Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Im Neuen Testament ist Prophetie für die Gläubigen gedacht. Es ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, da es ja in gewisser Hinsicht ein Unterschied zur Prophetie im Alten Testament ist. In 1. Korinther 14, 29 finden wir ein weiteres sehr wichtiges Merkmal des prophetischen Dienstes und der Prophetie im Neuen Testament. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Es sollte eigentlich andere heißen, im Griechischen stehen beide Seiten im Plural. Beachtet, dass auch die Propheten hier im Plural stehen. Für mich heißt das, dass in der Regel in einer neutestamentlichen Gemeinde nicht nur ein Mann aufstand und sagte, ich bin der Prophet, ihr müsst mir alle zuhören. Das war nicht der Normalfall im Neuen Testament. In einer neutestamentlichen Gemeinde gab es eine Gruppe von Menschen, die Propheten waren. Wenn einer prophezeite oder eine Offenbarung mitteilte, war es die Pflicht der anderen, ihn zu beurteilen. Mit anderen Worten, man gestattete es niemandem, der den Dienst des Propheten oder die Gabe der Prophetie hatte, zum Diktator zu werden. Das war ein schwerer Fehler bestimmter Teile der Pfingstbewegung. In Gemeinden, die manchmal als apostolisch bezeichnet werden, gab es oft einen festen, eingesetzten Propheten, einen Mann. Und jeder tat, was dieser eine Mann sagte, ja, er setzte sogar die Apostel ein. Wenn er sagte, zwei bestimmte Leute sollten heiraten, dann heirateten die beiden auch. Ich erlebte einmal, wie einer jungen Frau prophezeit wurde, sie werde einen jungen Mann heiraten, den sie partout nicht heiraten wollte. Doch weil es der Prophet sagte, hatte sie Angst, sie würde dem allmächtigen Gott ungehorsam sein, wenn sie es nicht täte. Doch für eine neutestamentliche Gemeinde ist das unbiblisch. Dort gibt es keinen Einzelpropheten, der allein das Sagen hat. Es gibt keinen Einzelnen, der der Boss oder der Diktator oder das einzige Sprachrohr Gottes wäre. Die Propheten bilden eine Gruppe. Es ist sehr interessant, dass das Neue Testament normalerweise von den Propheten immer in der Mehrzahl spricht. Während einer seinen Dienst ausübt, sollen die anderen diesen konkreten Dienst prüfen. Es wäre undenkbar, dass einer aufsteht und sagt, so spricht Gott und ihr müsst mir alle glauben. So funktioniert es nicht, weil sie eben nicht zu Ungläubigen sprechen, sondern zu Gläubigen. Sie sind Glieder des Leibes und als Glieder des Leibes arbeiten sie zusammen und prüft einer den anderen. Meinem Verständnis nach ist es völlig unbiblisch, wenn eine neutestamentliche Gemeinde einen prophetischen Dienst hat, der keinerlei Prüfung oder Beurteilung unterworfen ist. Ich würde generell gesprochen lieber gar keine Prophetien und gar keinen prophetischen Dienst haben, wenn dieser keiner biblischen neutestamentlichen Beurteilung unterworfen ist. Es wäre zu gefährlich, so etwas zu erlauben. Im Lauf der Jahre habe ich unzählige Katastrophen erlebt, nur weil man jemandem gestattete, wegen seiner Gabe oder seinem Dienst zum Diktator zu werden, der andere dominiert und gängelt. Und jene, die von ihm dominiert und gegängelt werden, haben das Empfinden, wenn sie sich gegen diese konkrete Person oder diesen konkreten Dienst wenden oder wehren, wehren sie sich im Endeffekt gegen den allmächtigen Gott. Das ist falsch und man sollte solche Situationen im Keim ersticken. Ich weise immer auf Folgendes hin: Wenn man Menschen dazu ermutigt, sich nach Geistesgaben auszustrecken, zu prophezeien und in einen Dienst hineinzudrängen, hat man die biblische Verpflichtung, sie nicht nur zu ermutigen, prophetisch tätig zu werden, sondern auch dafür zu sorgen, dass ein biblischer Maßstab und eine biblische Vorgehensweise zur Prüfung dieser Prophetien eingehalten wird. Wo dies unterbleibt, wäre es besser, Prophetie gar nicht zu praktizieren, weil sie viel zu mächtig und gefährlich ist. Im Lauf der Jahre habe ich erkannt, dass Prophetie ein unglaublich mächtiges und starkes Werkzeug ist. Sie ist wie ein Wagen mit viel PS. Bevor man damit losfährt, sollte man sich vergewissern, dass die Bremsen, die Lenkung und die anderen Sicherheitseinrichtungen im guten Zustand sind. Wenn sie das nicht sind und wenn man sie nicht überprüft hat, wäre es besser, diesen Wagen in der Garage zu lassen. Ich könnte euch viele Beispiele dafür nennen. Vor vielen Jahren wohnte in Jerusalem ein amerikanisches Ehepaar aus einer Pfingstgemeinde, das ein wirklich gutes Werk für den Herrn tat. Auf einmal trat eine Schwedin auf, die sich selbst zur Prophetin ernannt hatte. Sie begann zu prophezeien und prophezeite diesem Ehepaar, dass es nicht mehr als Mann und Frau zusammenleben, also gleichsam ein unnatürliches Leben führen würde. Ich glaube, am Ende wurden beide in eine Nervenheilanstalt eingeliefert. Das war die Folge davon, dass sie durch einen Geist der Knechtschaft an diese Frau gebunden wurden, weil sie den Eindruck hatten, sie würden sich gegen den allmächtigen Gott wehren, wenn sie sich gegen das wehren würden, was sie als Wille Gottes ausgab. Diesen Punkt betone ich immer mit allem Nachdruck, weil man nämlich nicht zuletzt in der charismatischen Bewegung die Tendenz hat zu sagen, wir alle steigen in diesen Bereich ein, weil es Spaß macht und wir reden alle in Zungen und prophezeien und so weiter. Doch die Kehrseite der Medaille sind die Schutzmaßnahmen Gottes und die Maßstäbe, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Wenn wir Menschen mit einem prophetischen Dienst oder mit der Gabe der Prophetie sehen, dürfen wir nicht vergessen, dass all das geprüft werden muss. Es ist unsere Verantwortung zu lernen, wie man so etwas beurteilt und prüft. Ich möchte das noch durch 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21 untermauern, wo Paulus sagt: Den Geist löscht nicht aus, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Hier sehen wir zwei gefährliche Alternativen. Einerseits den Heiligen Geist auszulöschen und zu sagen, wir wollen keine Prophetien, wir wollen keine Geistesgaben, wir wollen keine Manifestationen. Und andererseits alles pauschal zu akzeptieren, was als Auslegung, als Prophetie oder als Offenbarung verkündet wird, ohne es zu prüfen. Paulus rät uns davon ab. Vielmehr sollen wir alles prüfen, aber das Gute festhalten. Als wir in Afrika lebten, sagte ich meinen Studenten etwas, das ich ihnen vermutlich einprägte, weil sie es später mehrmals zitierten. Ich sagte: Denkt daran, nicht alles, was euch die Missionare gebracht haben, ist gut. Manches, was sie euch gebracht haben, ist gut, manches nicht. Manches, was ihr selbst habt, ist besser als das, was euch die Missionare gebracht haben. Sie schauten mich dann immer sehr erstaunt an, weil ich ja selbst Missionar war. Ich fügte hinzu: Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn ihr Fisch esst, dann schluckt das Fleisch und spuckt die Gräten aus. Tut dasselbe mit dem, was euch die Missionare bringen. Schluckt das Fleisch und spuckt die Gräten aus. Ihr sollt nicht ersticken, bloß weil ihr eine Gräte verschluckt, die von einem Missionar stammt. Dasselbe gilt heute auch für den Leib Christi. Wenn ich eine Prophetie höre, wenn jemand aufsteht und sagt, er hätte ein Wort von Gott oder eine Offenbarung, dann entscheide ich für mich selbst, ob es Fleisch oder Gräte ist. Wenn es Fleisch ist, schlucke ich es und werde dadurch gestärkt. Wenn es eine Gräte ist, werde ich nicht ersticken, bloß weil ich versuche, sie zu schlucken. Ich spucke sie aus. Und Gottes Wort ermahnt uns, genau so zu verfahren. Abschließend wollen wir versuchen zu verstehen, in welcher Beziehung der prophetische Dienst zum Leib Christi als Ganzes steht. Ich wies bereits darauf hin, dass der Prophet seinen Platz innerhalb der Gemeinde einnimmt. Er ist ein Glied des Leibes. Er funktioniert Hand in Hand mit den anderen Gliedern und er ist der Kontrolle und Disziplin des gesamten Leibes unterworfen. Er ist weder Autokrat noch Despot und existiert nicht losgelöst vom großen Ganzen. Sehen wir uns nun noch ein, wie ich meine, wunderschönes und erfrischendes Bild für die Beziehung dieses prophetischen Dienstes zum Leib Christi an. Schlagen wir hierzu Sacharja 4 auf und lesen wir einen Teil einer Vision Sacharjas. Wir beginnen mit den ersten drei Versen. Und der Mann und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie einen Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er sprach zu mir: Was siehst du? Ich sagte: Ich sehe und siehe ein Leuchter, ganz aus Gold, und sein Ölgefäß oben auf ihm und seine sieben Lampen auf ihm, je sieben Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind. und zwei Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Ölgefäßes und einer auf seiner Linken. Ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete, »Was sind diese, mein Herr?« Er bekam nicht sofort eine Antwort auf seine Frage. Zunächst folgten weitere Unterweisungen des Engels, die meines Erachtens in Vers 6 gipfeln. »Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen.« Dieser Vers ist recht bekannt und eigentlich der springende Punkt der in diesem vierten Kapitel enthaltenen Offenbarung, nämlich, dass Gott seine Ziele auf Erden erreichen wird, aber nicht durch Macht, nicht durch Kraft, nicht nur durch seine immense Stärke, die er ausüben könnte, sondern durch seinen Heiligen Geist. Dies steht im Zusammenhang mit Zacharias Vision von diesem herrlichen Leuchter mit sieben Armen und einem Ölgefäß auf der Spitze. Ein Leuchter ist, wie ich meine, überall in der Schrift ein Bild für die Gemeinde. Das Öl für den Leuchter ist ein Sinnbild für den Heiligen Geist. In dieser Vision sah Zacharia zu beiden Seiten des Leuchters je einen Ölbaum. Es gab auch eine Röhre, durch die das Öl aus dem Ölbaum in den Leuchter floss. So blieb das Öl rein, sauber und klar, und deshalb war auch das Licht, das es nährte, rein, sauber und klar. Zacharia kommt im 11. Vers desselben Kapitels noch einmal darauf zurück. Er hatte immer noch keine Antwort vom Engel bekommen und stellte seine Frage noch einmal. Und ich antwortete und sagte zu ihm, »Was sind diese zwei Ölbäume zur Rechten des Leuchters und zu seiner Linken?« Und ich antwortete zum zweiten Mal und sagte zu ihm, »Was sind die beiden Zweigbüschel der Ölbäume, die neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Goldöl von sich ausfließen lassen?« Natürlich in den Leuchter hinein. Und er sprach zu mir, »Hast du nicht erkannt, was diese sind?« Und ich sagte, »Nein, mein Herr.« Ich denke, man hört aus der Antwort des Engels ein wenig Ironie heraus, denn wenn ich diese Passage richtig deute, war Zacharias selbst einer der Ölbäume. Da er das nicht begriff, nahm ihn der Engel in gewisser Weise ein wenig auf den Arm, als er sagte, »Hast du nicht erkannt, was diese sind?« Er erwiderte, »Nein.« Woraufhin der Engel fortfährt, Vers 14, da sprach er, »Dies sind die beiden Gesalbten«, im Hebräisch wörtlich, »die beiden Söhne des Öls, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen.« Hiermit greift der Engel in seiner Antwort eine Formulierung auf, die wir schon am Anfang hatten, jene Formulierung, die den prophetischen Dienst beschreibt, »vor dem Herrn stehen, im Rat des Herrn stehen« oder »beim Herrn der ganzen Erde stehen«. Diese beiden Ölbäume finden wir wieder in Offenbarung 11. Lesen wir kurz nach, um anhand der Bibel zu erhärten, was ich euch hier sagen möchte. Offenbarung 11, 3, 4 und 10. Ohne auf den Hintergrund einzugehen, der meines Erachtens in der Zukunft liegt. Der Herr sagt, »Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen.« In Vers 10 desselben Kapitels heißt es über diese beiden, »Diese zwei Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden.« Die Ölbäume sind demnach Propheten, die weissagen. Natürlich ist hier in Offenbarung 11 von zwei konkreten Personen die Rede, die noch zukünftig sind. Aber wir können dem entnehmen, wie die Beziehung zwischen dem prophetischen Dienst und der Gemeinde aussieht. Die Propheten sind wie die Ölbäume zu beiden Seiten des Leuchters, der den Leib Christi versinnbildlicht. Aus diesen Ölbäumen fließt reines, frisches, klares Öl in den Leuchter, wodurch dieser seiner Funktion gerecht wird und durch das Öl ein reines, klares Licht gibt. Wenn die Ölquelle abgeschnitten wird, verlischt auch das Licht des Leuchters. Mit anderen Worten, um seine Funktion als Lichtträger in dieser Welt effektiv zu erfüllen, braucht der Leib Christi fortwährend frischen Ölnachschub. Wenn der Ölnachschub abgeschnitten wird, kann der Leib Christi seine Funktion nicht wahrnehmen. Der Ölnachschub stammt in dieser Vision von der Ölquelle, also dem Ölbaum, der ja sinnbildlich für den prophetischen Dienst steht. Somit ergibt sich ein klares Bild der Beziehung zwischen dem prophetischen Dienst und dem Leib Christi. Der Leib Christi kann ohne frischen Ölnachschub, ohne die reine, klare und unablässig strömende Inspiration und Offenbarung vom Heiligen Geist nicht funktionieren. Und dieses Öl kommt vom prophetischen Dienst. Wenn das stimmt, bestätigt es, was die Bibel an vielen anderen Stellen sagt, nämlich, dass der Leib Christi unablässig und fortwährend den prophetischen Dienst benötigt. Er kommt nicht nur in krassen Notfällen oder nur ein- oder zweimal im Jahrhundert zum Einsatz. Der Leib Christi braucht ständig frisches Öl, eine frische, neue Offenbarung und Inspiration, wenn er in der Lage sein soll, auf die Weise Licht zu spenden, wie Gott es haben möchte. In dieselbe Richtung geht auch Sprüche 29,18, eine Stelle, die mir ans Herz gewachsen ist, wo es heißt, wo es keine Vision gibt, kommt das Volk um. Eine moderne Variante von Umkommen lautet, zügellos werden. Noch eine andere Version sagt, bleibt das Volk nackt zurück. Wie auch immer man dieses spezielle hebräische Wort deutet, ist doch eins klar. Ohne Vision befindet sich Gottes Volk in schlechtem Zustand und kann nicht so leben und agieren, wie Gott es beabsichtigt hat. Das Wort Vision bedeutet direkte, frische Offenbarung. Es ist mehr als in der Bibel zu lesen. Es ist mehr als Lehre. Es ist eine unmittelbare, aktuelle Offenbarung. Es heißt über die Zeit, als Eli Hohepriester war und Samuel in den prophetischen Dienst hineingeführt wurde, Gesichte wären nicht häufig und Gottes Volk wäre vom Glauben abgefallen gewesen. Das Volk Gottes lebte in Finsternis und Sünde, weil es nicht direkt und aktuell mit Offenbarung vom Herrn versorgt wurde. Das gilt uneingeschränkt auch für unsere Zeit. Wenn wir keine Vision haben, kommt das Volk Gottes um. Bloße Lehre und korrekte Glaubensüberzeugungen sind kein Ersatz für eine direkte, göttliche Offenbarung aus erster Hand. Gott versorgt uns nicht nur mit allgemeiner Lehre, die er uns durch die Schrift zukommen lässt, sondern will uns überdies zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge wissen lassen. Auch Ninive musste zu jenem bestimmten Zeitpunkt wissen, dass es nur mehr 40 Tage hatte. Zu einem anderen Zeitpunkt musste Israel wissen, dass der Messias bald kommen würde. Zu wieder einem anderen Zeitpunkt musste Paulus ganz persönlich erfahren, was ihm in Jerusalem bevorstehen würde. All diese Dinge hätten nicht mit Hilfe der allgemeinen Offenbarung der ganzen Schrift vermittelt werden können. Zu diesen konkreten Zeitpunkten waren vielmehr spezielle Offenbarungen durch einen prophetischen Dienst vonnöten. Wir leben in Zeiten gewaltiger Krisen und Spannungen und Gefahren. Alles entwickelt sich rasend schnell weiter und kein Mensch kann exakt sagen, wie sich die Welt in 5 Jahren in sozialer, finanzieller, wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht entwickelt haben wird. Wenn es je eine Zeit gab, in der das Volk Gottes das frische Öl direkter göttlicher Offenbarung braucht, dann jetzt. Das ist meine feste Überzeugung. Aus diesem Grund können wir den prophetischen Dienst nicht einfach abschreiben und sagen, nun, das gab's früher mal. Das war zur Zeit der Apostel notwendig. Das war im Alten Testament notwendig. Der prophetische Dienst ist heute so notwendig wie vielleicht zu keiner anderen Zeit in der gesamten Kirchengeschichte. Wir müssen Dinge wissen, die der allgemeinen Lehre nicht zu entnehmen sind. Dinge, die wir aus natürlichen Informationsquellen nicht in Erfahrung bringen können. Gott ist bereit, sie uns zu offenbaren. Jesus zieht einen Vergleich zwischen der Zeit Noahs und der Endzeit und sagt, wie es in den Tagen Noahs war, so wird es in den Tagen des Menschensohns sein. Wir denken dann immer an alle Übel, die zur Zeit Noahs florierten, die Erde war voller Gewalt, das Sinnen und Trachten der Menschenherzen war die ganze Zeit böse, alles Fleisch ging Wege des Verderbens, und unsere heutige Gesellschaft steht in puncto Bösartigkeit, Verderben und Sünde der Zeit Noahs in nichts nach. Diese Parallele liegt auf der Hand, aber die Zeit Noahs hatte auch noch eine andere Seite. Es heißt in Hebräer 11,7: Durch Glauben bereitete Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Noah brauchte göttliche Offenbarung, um davor gewarnt zu werden, was der Erde widerfahren würde. Er bekam von Gott konkrete, spezielle Anweisungen, welche Vorkehrungen er treffen sollte, um sich und seine Familie zu retten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Endzeit, in dieser kritischen Zeit, die genauso böse und sündhaft ist wie die Zeit Noahs, in dieser Hinsicht wie Noah sein müssen. Wir müssen offen sein für konkrete, übernatürliche, göttliche Offenbarungen, die uns Wegweisung geben und uns Dinge aufzeigen, die wir anhand von Lehre oder durch natürliche Mittel oder Kanäle nicht wissen können. Wenn der Leib Christi, so wie Gott es beabsichtigt hat, am Ende der Zeit wie ein Licht erstrahlen soll, während Finsternis die Erde und Dunkelheit die Völkerschaften bedeckt, dann ergeht die Botschaft Christi an den Botschaft Gottes an den Leib Christi. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Botschaft ist meines Erachtens die völlige Wiederherstellung des prophetischen Dienstes zum Ölbaum, der den Leuchter mit Öl versorgt. Ich persönlich bete dafür, und ich freue mich darauf, dass ich das noch erleben werde.